Wer sind die Bischöfe? Die Bischöfe sind die Hirten der Gläubigen, vom Heiligen Geist dazu bestellt, die Kirche Gottes an den ihnen anvertrauten Sitzen in Abhängigkeit vom obersten Hirten in Rom zu regieren. Sehr schön gesagt, sehr umfassend. Ja. Hirten der Gläubigen, wobei Hirten der Gläubigen eben auch nicht Bischöfe sein können. Aber das muss der Katechismus nicht alles präzisieren. Das sieht man dann genau in der Theologie. Der Papst kann ja auch einen einfachen Kleriker oder Priester als Hirten einer Diözese oder wenigstens vorübergehend oder einer im Entstehen begriffenen Diözese, wie es in den Missionsgebieten oft war, bestellen, Zimmer gegeben. Aber im Großen und Ganzen normalerweise, der Normalfall. Ut in pluribus, in den meisten Fällen, das ist die Regel, die hier im Katechismus erwähnt wird. Normalerweise nennen es die Bischöfe als Nachfolger der Apostel, die Hirten der Gläubigen sind, vom Heiligen Geist dazu bestellt, also nicht von Menschen alleine, übrigens durch Menschen bestimmt, durch einen Papst oder durch Kathedralkapitel oder was weiß ich auch immer, gibt es ganz verschiedene Arten und Weisen, wie Bischöfe bestellt werden und dann vom Papst anerkannt oder ausgewählt, also ein Dreiervorschlag, also gibt es alle möglichen Arten und Weise, wie jemand zum Bischof ernannt wird. Jedenfalls im letzten, wenn er dann bestellt ist von Rom, vom apostolischen Stuhl, ist er im letzten vom Heiligen Geist dazu bestellt, die Kirche Gottes in seiner Diözese, an seinem Sitz, dem zugeteilten Territorium, in Abhängigkeit natürlich immer vom obersten in Hirten in Rom zu regieren.